krank, aber die Partei stirbt. Du bist schwach, du musst uns helfen. Steh auf, die Partei ist in Gefahr. Du hast gezweifelt an uns, zweifle nicht länger, wir sind am Ende. Du hast auf die Partei gescholten, schilt nicht mehr auf die Partei, sie wird vernichtet. Steh auf, die Partei ist in Gefahr. Du bist krank, aber wir brauchen dich. Stirb nicht, du musst uns helfen. Bleibe nicht weg, wir gehen in den Kampf. Steh auf, die Partei!